voll und fast alles ein. Denn die Geschichte eines Volkes liegt in dessen Land und wehe dem Feind, der es raubt. Entzieht einem die Heimat, woran man geglaubt, dann folge die Rache, wie sie noch keiner gekannt, keiner gekannt. Dann folge die Rache, die sie noch keiner gekannt. Keiner gekannt.